bewegt sich der Dreck voran. Fauler Geruch breitet sich über die Stadt. Gemächlich fährt ihr die Straßen entlang. Und alles ist schön mit Gerümpel bepackt. Darauf hat Berlin lange gewartet. Endlich wieder Leben an der Spree. Und wirklich alles haben sie mitgebracht. Sogar die Krankheit TBC. Von ihrer besten Seite in Milchtonnen wühlen, was für ein Spaß. Unser Eins sucht da lieber das Weite. Zum Abschluss scheißen sie noch ins Gras. Darauf hat Berlin lange gewartet. Endlich wieder Leben an der Spree. Und wirklich alles haben sie mitgebracht. Sogar die Krankheit TBC. Verfilzten Haare sind nie gekämmt. Lumpen aus der Kleidersammlung kamen sie an. Beim Waschen sind sie oftmals gehemmt. Seife hat es ihnen noch nie angetan. Darauf hat Berlin lange gewartet. Endlich wieder Leben an der Spree. Und wirklich alles haben sie mitgebracht. Sogar die Krankheit TBC. Die Stadtreinigung hat sich bestimmt sehr gefreut. Darauf hat Berlin lange gewartet. Endlich wieder Ruhe an der Spree. Die lieben Gäste sind endlich weg.